Dialog 3. Hier Evers. Ich will eine Nachricht für Frau Rafi hinterlassen. Für wen bitte? Können Sie bitte den Namen wiederholen? Für Frau Rafi. Ich kann Sie heute erst um 5 treffen. Aha. Also erst um 5. Ja. Im Casa Alcalde. Frau Rafi soll ein Taxi nehmen. Ich kann sie nicht holen.